C1 A 6 Uhr 10 nach 6 Viertel nach 6 20 nach 6 Halb 7 5 nach halb 7 20 vor 7 Viertel vor 7 5 vor 7